Deutschlandfunk Kultur. Tonart. Das legendäre New Yorker Jazzlabel Blue Note feiert in diesen Tagen seinen 80. Geburtstag. Das werden wir hier in der Tonart in dieser Woche mit einer ganzen Reihe von Beiträgen und Interviews ausgiebig würdigen. Schließlich hat dieses Label enorm viel zur Geschichte und zur Weiterentwicklung des Jazz beigetragen. Gegründet wurde Blue Note im Januar 1939 von einem Deutschen, dem in Berlin aufgewachsenen Juden Alfred Löw, der sich dann in den USA Alfred Lion nannte, in den Berliner Clubs rund um den Nollendorfplatz. Da hat Lion in den 20er Jahren amerikanische Bands und Solisten gesehen, die in ihm eine lebenslange Leidenschaft für den Jazz ausgelöst haben. Sky Nornhoff über die jungen Jahre dieses Mannes, dessen berühmtes Lebensmotto zum geflügelten Wort geworden ist: It must swing. Diese Musik war der nackte Wahnsinn, zu heiß zum Anfassen, wenn man Rhythmen denn hätte anfassen können. Der Sound von Sam Woodings berühmtem Negerorchester, wie es überall auf den Litfaßsäulen angekündigt worden war. Und er, Alfred Walter Löw, 17 Jahre alt, hatte im Berliner Admiralspalast in der ersten Reihe gestanden, auf Augenhöhe mit dem Saum von Woodings weißen Schlaghosen, komplett hin und weg. Er erinnerte sich noch genau an den April 1925. Nie zuvor hatte in Deutschland eine solche Aufbruchsstimmung geherrscht. Jetzt war alles anders. Der Völkische Beobachter hatte schon im Oktober 1935 verkündet, Zitat, der Nigger-Jazz sei von nun an im deutschen Rundfunk endgültig ausgeschaltet. Und Alfred Walter Löw, der Hitlerland 1933 verlassen hatte, hieß nun Alfred Lion. Als er den Commodore Record Shop in der East 42nd Street verließ, erhaschte er im Schaufenster einen Blick auf seine leicht untersetzte, bebrillte Gestalt. Ja, das war er. Entrepreneur, Enthusiast, überzeugter Verbreiter der internationalen Kulturpest, des negroamerikanischen Barbarismus, wie der Jazz von den Nazis genannt wurde. Und stolzer Besitzer einer Einzimmerwohnung mit fließend kaltem Wasser, die als Hauptquartier seines unlängst gegründeten Labels diente, dessen erste zwei Schellackplatten immerhin 100 Exemplare verkauft hatten. Blue Note hieß es. Hätte Alfred Lion, 31 Jahre alt, an jenem New Yorker Abend eine Kristallkugel dabei gehabt, hätte er sie alle sehen können, die er später produzieren sollte. Miles Davis, Dexter Gordon, Thelonious Monk oder Herbie Hancock, der zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht geboren war. Und sich selbst, einen jungen weißen Mann, der schließlich zu einem alten weißen Mann werden würde. Einem alten weißen Mann, der afroamerikanischen Musik erst die Black Power verlieh, die sie zur schwarzen Klassik adeln sollte. Nun aber, an jenem Abend des 8. Juni 1939, war Alfred Lion unterwegs zu einer Aufnahmesession mit einem Musiker, der Blue Note den ersten Hit bescheren sollte. In der braunen Papiertüte, die Alfred Lion bei sich hatte, befand sich eine Whiskyflasche, womöglich eine der Marke Black and White. Der Musiker, mit dem er sich im Studio traf, war der Saxophonist Sidney Bechet. Dass es überhaupt zu der Session kam, verdankte sich dem Umstand, dass der Marktführer RCA Victor an einer Bechet-Version von George Gershwins Summertime nicht interessiert gewesen war. Alfred Lion schon. Außerdem waren er und Bechet sich schon einmal begegnet. 1929 im Palmensaal des Hauses Vaterland an der Potsdamer Straße. In einem anderen Land, in dem nun die Blechmusik regierte, einem Land, wo schwarze Musik nun als Tanzseuche und Volkstod, als fremdrassig und kulturzersetzend geschmäht wurde. In jenem Land, Deutschland, war Bechet ein Jahr später, 1930, sogar in einem Film aufgetreten. Der Film hieß Einbrecher und Alfred Lion erinnerte sich noch genau an die anarchische Ausgelassenheit, den choreografischen Übermut, die freien Rhythmen und natürlich an den Gassenhauer des Films, den damals halb Berlin gesungen hatte. Ich lass mir meinen Körper schwarz bepinseln und fahre nach den Fidschi-Inseln, nach den Fidschi-Inseln. Alfred Lion hatte es immerhin nach New York geschafft. Vielleicht kannte er sogar den letzten Satz aus »Jugend ohne Gott«, dem visionären Anti-Nazi-Roman des Schriftstellers Ödön von Horvath, der ebenfalls von den Nazis vertrieben worden war. Es war ein Satz wie eine schallende Ohrfeige, ein Satz gegen alle Rassisten des Planeten, ein Satz, in dem sich Alfred Lion, Deutscher, Jude, Emigrant und Gründer des Jazzlabels schlechthin, auf Anhieb wiedererkannt hätte. Er lautet: Der Neger fährt zu den Negern.